Nerdy by Nerds Audio Podcast Episode Nummer 9 ist da. Am Mikrofon redet der Joey und dabei zugeschaltet, wie auch schon letztes Mal, ist der Andy Panther. Hallo. Andy Panther, du hast doch den Vorschlag gebracht zu dem aktuellen Thema, wo wir uns heute mal möchten annehmen. Sag uns doch gerade rasch, um was geht's? Ja, das Thema ist eins, wo gerade zur heutigen Zeit sehr oft diskutiert wird. Ein ziemlich kontroverses Thema. Nämlich Schwierigkeitsgrad. Werden Games immer leichter? Sind sie früher noch so viel schwerer gewesen? Ist die Casualisierung, wie gewisse das nennen, einfach ein Zeichen, dass es sich gut verkaufen muss für den Mainstream? Aus Mangel an Zeit und eigentlich auch gespieltem, wenn wir das What You Been Playing für den Podcast mal überspringen, aber kommt dann sicher mal wieder eins. Here we go! Fangen wir doch mal an mit den ganz alten Games. Zurück zu den Automaten. Dort war es ja erwünscht, dass man möglichst oft wieder Geld einwirbt. Also soll es ja nicht zu einfach sein. Extra Lives. Das braucht es doch nicht. Höchstens Continuums, aber für die muss es sehr lange gespielt haben, um die erforderliche Punktzahl zu bekommen. Und somit immer wieder neu anfangen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Bossgegner erfunden worden sind. Dass, egal wie gut du den Level kannst, scheitert es halt am Boss. Nachher hat sich das ein bisschen verändert. Dann hat man Passwörter erfunden, wo man sich hat müssen merken. Viele haben das mühsam gefunden. Es hat extra Level gegeben. Also man hat dann auch können darauf hinarbeiten, auf schwere Levels, indem man sie hortet. Oder, ja, es hat Safe Games gegeben. Etwas absolut Revolutionäres. Ich meine, die ersten Mario Bros. Games haben das noch nicht gehabt. Und so weiter bis zur heutigen Zeit mit Checkpoints alle paar Minuten, Sekunden quasi. Also so eigentlich quasi kurz die Historie von der Entwicklung, was das ein bisschen anbelangt. Aber vielleicht noch ein bisschen detaillierter oder jetzt ein bisschen direkter, was ist denn das, wo doch heute Games einfacher macht als früher? Also, es ist auch Linearität, die eine grosse Rolle spielt. Es wird dann wirklich sehr stark immer gesagt, was man zu tun hat. Es kommt selten vor, dass man einfach rumläuft und sich fragt, was kommt jetzt als nächstes? Und selbst wenn man mal in so eine Situation kommt, hat man innerhalb wenige Sekunden im Internet bereits die Lösung gefunden. Genau. Und das wäre noch nicht so gewesen. Wäre noch nicht gegeben. Da habe ich gerade ein Beispiel. Ich habe gerade letzte Zelda Link to the Past gespielt. Also ich habe es mal kurz angefangen, wieder reingeschaut. Dort ist es wirklich so, es macht also noch Sinn, den Dialog zu lesen, weil im Dialog sind die Informationen drin, die du brauchst, um nachher zu wissen, wo du her musst. Wenn ich jetzt ein RPG-Spiel aus der aktuellen Zeit, kann ich den Dialog skippen und nach dem Dialog geht irgendwie auf meiner Karte, die ich unten rechts eingebildet habe, irgendwie leuchtet ein Ausrufezeichen oder ein Kreuzchen oder irgend so etwas und dann muss ich dort herlaufen. Also das ist mal ein gutes Beispiel von einer Entwicklung, die ein Spiel gemacht hat, dass man wirklich früher noch musste schauen, woher, man musste noch lesen, woher, man musste noch herausfinden, woher. Jetzt zum Beispiel noch RPGs. Das ist heute natürlich weniger eindeutig. Man hat nur vage Hinweise bekommen, wo man hat dann noch ein bisschen denken, was damit gemeint ist. Sie haben es nicht direkt gesagt. Jetzt frage ich dich aber, findest du das nicht eine gute Entwicklung, dass es dort ein bisschen einfacher geworden ist? Wir können es jetzt hier ja umformulieren und sagen, es ist nicht einfacher, sondern es ist weniger nervig. Das wäre jetzt eine andere Formulierung. Klar, weil Passwörter will niemand zurück. Die hasst jeder. Und auch so Örter, lange Bereiche im Level, wo man nicht safen kann, das kann die Hölle sein. Natürlich also gibt es da einen gewissen Nervenkitzel. Schafft man es zum Safe oder nicht? Ja, eindeutig ist natürlich nachher so ein bisschen ein Erfolgserlebnis. Nach einem schweren Game viel grösser als nach einem einfachen. Ich erinnere mich da an die 3D-Metroids, die die arbeiten nach dem Prinzip, dass man nicht überall speichern kann, sondern nur an vorgegebenen Punkten. Und dort ist das, was ich vorher gesagt habe, sehr stark so, dass man sich gerade in einem neuen Bereich mit Gegnern, die man noch nicht kennt, extrem freut, wenn man es geschafft hat, zu safen und sicher ist. Aber es gibt frustrierende Stellen. Oh ja. Vielleicht zum noch mal zurückkommen und ein paar Beispiele einwerfen, wie denn Spiele heute auch einfacher geworden sind. Ich habe mir überlegt, zum Beispiel bei Shooter, kennt man es, früher hat man x Leben gehabt, ist getroffen worden, bekommt einen Teil Leben Abzug. Hat man halt dann, je nachdem, nach einem Kampf nur noch die Hälfte, geht weiter und hat noch ein Drittel und wenn man Pech hat, stirbt man dann oder man findet irgendwie ein Health Pack, ein Medipack. Ein Genau. Herzli oder wie denn die Leben auch dargestellt sind. Und heutzutage in einem Shooter, vielleicht angefangen hat das mit Halo dazu mal, wird man angeschossen. Der Bildschirm wird rot. Genau, man wird angeschossen, der Bildschirm wird rot oder irgendwie ein Schild wird verbraucht. Man geht in Deckung, wartet wieder ein bisschen und es heilt. Dann ist man wieder voll dabei und tschüss. Wenn ich gerade denke, dass man sich dann die älteren Shooter als Held, wo so sämtliches Leben fast verloren hat, außer vielleicht so 10%. Man findet momentan keine Medikits und kämpft sich durch den halben Level. Das ist unglaublich. Aber wenn man noch weiter zurückgeht, hat man ja Contra. Du kannst in jede Richtung schiessen, bist ein flexibler Charakter, aber ein Treffer und bist weg. Vielleicht gerade noch ein weiteres Beispiel aus der aktuellen Generation. Es ist noch nicht einmal so alt. Nintendo hat hier mit, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, hat es mit dem Super Mario Bros. Wii eingeführt. Glaube. Das Feature Demo Play. Das äußert sich so, wenn ich jetzt ein Level spiele und genug Menschen sterbe, bekomme ich eine Möglichkeit in Form von irgendeinem speziellen Stern oder irgendeinem Charakter, den ich anspreche oder so. Dass mir quasi das Level vorgespielt wird und ich nachher dort kann einsteigen kann. Das heisst, ich kann eigentlich ein Level schaffen, ohne dass ich es spiele. Hat sehr viele Diskussionen hervorgerufen. Ich muss Ja, jetzt hier vielleicht noch rasch anmerken, für den richtigen Gamer verliert es da natürlich den Reiz, weil man so auch viele Erfolge oder Sachen, die man unterwegs sammeln kann oder so, das wird man alles nicht können erreichen. Das finde ich von dem her noch fair. Und wie immer kommt natürlich auch wieder das Argument, ja, wenn ihr es doof findet, müsst ihr es ja nicht brauchen. genau, ich meine, außer wenn es aufdringlich ist, natürlich. Übrigens, es ist nicht nur in der Wii, auch zum Beispiel das Ocarina of Time Remake auf dem 3DS nutzt das System. Einfach mit Gameplay-Videos, die sie eingebaut haben. Okay, aber das Video, das dir zeigt, ist natürlich noch nicht ganz das gleiche. Also wie wenn es dir wirklich gerade vorgespielt wird und du am Ende vom Level wieder kannst einsteigen. Oh ja, also mehr Hilfe gab es nicht. Also. Das stimmt. Also das ist schon fast keine Hilfe mehr. Das ist schon fast, sie machen es für dich. Das irgendwie nimmt mir das trotzdem etwas, wenn ich weiß, der Abspann, der kann im Prinzip jeder Nicht-Gamer sehen, indem er einfach Genau. durchläuft und immer stirbt. Es ist eigentlich ein bisschen, man kann klar sagen, ja, braucht das Feature nicht. Wenn du nicht willst, aber wenn ich es dann geschafft habe, ohne das Feature zu brauchen und dann sehe, dass irgendwelche Unfähigen es auch geschafft haben, einfach mit dem Feature, das wertet dann eigentlich wie mich ein bisschen ab, ein Stück weit. Das ist das, was vielleicht auch viele Leute noch stört. Halt, wie immer, abhängig vom genauen Game. Sehr unterschiedlich, denke ich. Wenn es dann noch einbaut, vielleicht irgendein alternatives Ende, wo man auch wirklich etwas erreichen muss, um das zu sehen, dann kann ich damit leben. Dann Ja. arbeite ich halt auf das hin. Wie natürlich haben wir es bei den Halo-Spielen, ist das teilweise so, wenn man es auf Legendary durchgespielt hat. Ein weiterer Punkt wäre, es ist schon erwähnt worden, die vielen Checkpoints heutzutage, die werden einem nachgeworfen. Ich finde, das ist übertrieben. Ich kann's ja gehabt, es kann frustrierend sein, wenn man allzu lang muss laufen, bevor man wieder speichern kann, aber wie das gerade im modernen Shooter zum Teil gemacht wird, hat einfach nichts mehr mit Anspruch zu tun. Ja, also es wird immer mehr ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen gegen seichte Unterhaltung meistens zu tun. Das ist die Herausforderung, das, was eigentlich das Game noch ein bisschen vom Film unterscheidet, geht langsam ein bisschen verloren. Ja, absolut. Jetzt ist So vielleicht nicht. noch eine Frage. Wenn wir jetzt sagen, Games sind früher ein bisschen schwerer gewesen oder teilweise viel schwerer, kann es nicht auch sein, dass man als Gamer durch die Jahre einfach besser geworden ist und darum die Games heute einfach so einfach findet? Natürlich, wir werden alle besser und bei vielen Games ist es früher auch gewesen, limitiertere Steuerung. Du hast zwei Knöpfe gehabt und hast müssen daraus das Beste machen. Es hat nicht so viele verschiedene Alternative, vielleicht einfachere Varianten gegeben, bestimmte Aufgaben zu schaffen. Was natürlich aber auch umgekehrt kann sein, dass viele Leute mit einer Steuerung jetzt können überfordert sein, wo es früher nicht gewesen sind und darum das Spiel heute nur wegen Steuerung teils schwerer findet. Das ist die andere Möglichkeit. Also, es ist natürlich nicht so, dass jetzt alle Games oder so heute einfacher sind. Ich habe jetzt nämlich hier gerade ein gar nicht so altes Beispiel namens Demon's Souls. Ich habe es leider nie gespielt. Aber es sollte ja wirklich hart sein. Das ist ganz gut, würde ich sagen. Dann können wir jetzt kommen zu den Beispielen, die wir selber bringen können, aus unseren eigenen Erfahrungen. Mit sehr einfachen und sehr schweren Spielen. Es gab etwas, was ich am Anfang bringen würde, sind so Sachen von Nintendo, wo von der Zielgruppe her, würde man meinen, auf jüngere Spieler zugeschnitten sind. Allein, ja, von der Story, von dem Charakter. Aber der Schwierigkeitsgrad hat es in sich. Gerade so ältere Sachen. Das Donkey wäre. Kong Country. Also, wenn man nicht so erfahren ist mit so 2D-Jump'n'Runs, wird man sich da schon ab frühen Levels ausbeissen. Oder auch als Racing Game auf dem N64. Diddy Kong Racing. Viele sind da verzweifelt an diesen Münzlevels, wo man muss Erste werden und gut versteckte Münzen sammeln. Ja, inklusive ich. Genau. Und dann kann man es noch auf schwerer durchspielen, spiegelverkehrt und mit noch besser versteckten Münzen. Und dann tut das kindlich aussehende Spiel seine böse Seite zeigen. Oder wenn man jetzt Sättige nimmt, ja, wenn ich noch nicht selber gespielt habe, so als Extrembeispiel eins, wo der Angry Video Game Nerd mal gezeigt hat, wo du irgendwie im letzten Level so drei oder vier Bosse musst nacheinander besiegen, plus ein Endboss in zwei Phasen, alles in einem Leben, in einem Zeitlimit, und du musst noch genug Power-Ups sammeln, um die letzte Phase vom letzten Boss können besiegen. Oh. Das ist Wahnsinn. Ja, ich kann natürlich sonst auch allen empfehlen, schau noch mal kurz auf YouTube rein. Dort habe ich auch schon gefunden, hardest boss ever. Wenn der schießt, wird einfach der Screen voll Projektil. Und du musst einfach genau den Pfad auswendig wissen. Es gibt immer eine kleine Lücke irgendwie zwischen all diesen Projektilen und du musst dich immer genau dort dazwischen durchbewegen. Also es hat schon irgendwie TAS-Niveau, dass der Boss überhaupt kannst besiegen kannst, wenn du Außer du absolut den bist. Pfad durch die Tausende von Projektilen musst auswendig können. Außer du bist ein japanisches Kellerkind. Ja, dann schaffst du es vielleicht. Also der Spieler im Video, der hat es auch irgendwie geschafft. Das muss einfach auswendig lernen sein. Oder so Flash-Games halt, wo nur erfunden worden sind, zum frustrierend sein. Oder solche Sachen wie I Wanna Be the Guy. Da gibt es ja den Schwierigkeitsgrad Impossible, wo einfach darin besteht, dass kein Continuous gibt. Muss einfach alles in einem Leben schaffen. Oder Hardest Game Ever gehört auch dazu. Habe ich noch entdeckt, werden wir wahrscheinlich die Sachen auch noch verlinken, wenn es geht. Es ist immer ein das Problem, weil das nachher nicht mehr iTunes-kompatibel ist, wenn man dort zu viele Links einbaut und so weiter. Aber vielleicht ganz kurz: Hardest Game Ever. Ist eigentlich mega simpel, wenn man es sieht, denkt man, es ist mega einfach. Man hat ein rotes Klötzchen, wo man quasi durch ein kleines Level muss bewegen muss. Und in diesem kleinen Level hat es dann so Punkte, so Gale, wo man muss sammeln muss. Dass man das Level kann beenden kann, also bevor man bei den Türen ist. Jetzt fliegen einfach so blaue Bällchen durch das Level und man darf simpel gesagt sich einfach nicht von denen treffen. Und das ist eigentlich schon alles. Von A nach B, ohne sich zu treffen. Klingt mega simpel, aber probiert es nachher mal, es ist wirklich hart. Also ich bin sicher schon 20 Mal gestorben, bis ich überhaupt das erste Level geschafft habe. Berühmt sind auch die Hacks von den alten Mario Bros. Spielen. Wo irgendwie Super Mario Bros. Frustration oder wie sie alle heissen, wo alle theoretisch kannst schaffen, aber eben nur theoretisch. Und viele von diesen Videos, die man sieht, wie man die dann tatsächlich schafft, sind ja TAS. Okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man es dann fast nur noch so kann lösen. Hast du gerade vielleicht ein paar Beispiele von Games auf aktuellen Konsolen, die dich wirklich beeindruckt haben in Sachen Schwierigkeit? Ja, also ich habe jetzt gar noch nicht so lange her. Ich bin natürlich mittlerweile bekannt noch ein Halo-Spieler mit Leib und Seele, wobei jetzt fehlt mir gerade ein bisschen Zeit, aber sonst eigentlich immer gern. Ganz bekannt natürlich. In Halo hat man immer etwas Einfaches, ein normales Hard. Das ist eigentlich so das Hard, für das ist eigentlich das Spiel so designt wurde, und hat man als Legendary. Es ist alles machbar, wobei ich bin ja eigentlich auch ein geübter Halo-Spieler mittlerweile. Aber ich muss sagen, beim Halo Reach im Solo-Modus, Kampagne allein auf Legendär, habe ich mir doch in den letzten 2-3 Levels noch fast ein bisschen ausbissen. Also ich habe es dann schon geschafft. Ich habe einfach für irgendwie die letzten 4 Gegner in der letzten Mission irgendwie 3/4 Stunde gebraucht, weil man einfach keine Munition hat. Man muss irgendwie zurücklaufen, um sich irgendwelche Waffen suchen. Man muss sich jeden von diesen 4 Gegnern, wo allein irgendwie dreimal so stark ist wie einen selber, irgendwie probieren einzeln vorknüpfen, ohne dass gleichzeitig ein anderer, also einer von den übrigen 3, einem sieht, weil die stehen leider alle auf einem Haufen und so. Also es ist schon fast müssen planen, wie ich jetzt das schaffe und so. Boah, das ist wirklich noch heavy gewesen. Aber das heißt, du musst fast die Spielmechanik austricksen. Ja, also ich habe mir dann probiert, irgendwie ein bisschen zu merken, wie die Pfade sind, wo die Gegner durchlaufen, aber das gibt es leider im Halo Reach nicht so wirklich oder nicht irgendwie erkennbar, oder es wiederholt sich erst nach 3 Stunden oder so. Und dann muss man einfach immer einen Moment abwarten, wo einer leicht isoliert ist, und dann probieren von hinten zu eliminieren mit so einer, ja, ich sage jetzt dem One-Shot-Attacke, wenn man hinten drauf klettert und dann irgendwie Hals hier sticht. Weil mit Schiessen hat man eh keine Chance, weil die anderen voll die üble Waffen haben und viel stärker sind als du. Also es ist doch eine rechte Leistung gewesen. Das erinnert mich daran, dass ich probiert habe, Shadows of the Empire durchzuspielen, für den N64. Das habe ich mal gekauft, das Jahr. Und Frustrationslevel sind sehr hoch, besonders bei den Bossen, weil mein Charakter verträgt nichts. Und der eine Boss, du musst in eine sehr spezifische Stelle treffen. Du musst es aus der Luft machen, mit dem Jetpack, was sowieso nicht so einfach zu kontrollieren ist. Wenn du ihn berührst, schadet es dir massiv. Wenn er dich trifft, schadet es dir auch massiv. Und es ist auch viel Glück dabei, dass man das schafft. Und wenn man so stirbt, kann man den ganzen riesigen Level nochmal von vorne machen. Nicht sehr lustig. Und das fällt auch ein bisschen, gerade beide Beispiele, unter das, was man Fake Difficulty nennt. Dazu später noch mehr. Vielleicht noch ein Beispiel vom anderen Extrem. Viel zu einfach. Wenn ich mir Fable 2 gekauft habe. Weil ich habe gedacht, Fable 2, wie geil ist das? Und nach Fable 1, wo eins von meinen Lieblingsspielen ist, die Enttäuschung war gross in verschiedenen Bereichen. Aber etwas vom Schlimmsten war die Einfachheit. Du kannst nicht sterben in dem Spiel. Du kannst irgendwelche Narben über, gehst um, aber stehst wieder auf. Stimmt, da mag ich mich auch noch daran erinnern. Abgesehen davon ist es kaum möglich, dass du stirbst. Genau. Gleichzeitig gibt es dann Man wieder eine Stelle in dem Game, wo es so schwer ist, dass ich hätte können die Disc nehmen und sie zerbrechen. Nämlich in der Arena einen bestimmten Gegner unter einer bestimmten Zeit besiegen. Ja, Vielleicht mag ich mich bräuchte gerade man gar nicht einfach die erinnern. beste Waffe im Spiel, aber ich habe die nicht gehabt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wer das gewesen ist. Das müsste ich doch eigentlich geschafft haben. Ja, Also weiß ich auch nicht habe mehr. es geschafft, aber ich bin nah dran gewesen, meinen Verstand zu verlieren. Ja, vielleicht auch noch gerade Prince of Persia ist ja auch mal diskutiert worden, dass, ich rede jetzt von dem Teil mit dem Cell Shading Look, ich weiß jetzt gerade irgendwie den Namen nicht mehr. Heißt der nicht einfach nur Prince of Persia? Das könnte sein, ja. Auf jeden Fall ist es eigentlich auch so, dass das mit dem Sterben noch schwierig wird. Also wenn man zum Beispiel einen Sprung macht und die Plattform nicht trifft, kommt das so quasi eine kleine Sequenz, wo deine Partnerin dir so die Hand herstreckt und deine Hand fängt, dich wieder raufzieht. Also es ist in dem Sinne dort nicht möglich gewesen, irgendwie runterzufallen. Du hast gerade vorher angesprochen, mit was gern möchtest du weitermachen. Machen wir das doch gerade. Ja, Fake Difficulty. So ein Wort, das ist gerade im englischen Sprachraum verbreitet. Der tut einfach stehen für schwieriges Game, wo aber nur schwierig ist, weil es schlecht designt ist. Also das Beispiel wäre für viele Super Mario Bros. The Lost Levels. Also das Original Super Mario Bros. 2. Das zeigt sich ja daraus aus, eigentlich, dass viele Gegner nicht wirklich in ihre Umgebung passen, sondern einfach nur da sind, damit sie möglichst schwer sind. Und das, ja, klar, passt nicht zur Atmosphäre vom Game. Das ist auch eine typische Eigenschaft von Fake Difficulty. Viele Gegner, ohne dass sie zu der Umgebung passen. Ocarina of Time Master Quest. Es trifft einfach die schwersten Gegner überall verteilt, dass sie passen zum Tempel, wo sie finden. Darauf haben sie nicht geachtet. Ein Okay. anderes Beispiel wäre natürlich Sprünge, wo man nicht sieht, wo man landet. Man muss einfach probieren, ein paar Mal sterben und irgendwann weiß man es halt. Ja, das gerade mit diesen Gegnern, oder? Da haben wir natürlich auch schon diskutiert, wo wir mal über Oblivion geredet haben, oder? Am Schluss ist es auch so, dass überall die übelsten Monster einfach in der Welt rumlaufen, weil das Genau. leider so dumm designt worden ist, dass sich einfach Gegner immer dem Level müssen anpassen müssen. Es wird also nie einfache Gebiete geben. Tönt noch gut, aber auf der anderen Seite laufen nachher die komischsten Supergegner mit den übelsten Rüstungen durchs Land durch. Einfach, dass halt, ja, weil das einfach so designt worden ist. Ja, ist auch ein eine Eigenschaft, wenn man Sachen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gamet, dass die dann einfach die schwersten Gegner, die das Game zu bieten haben, überall anstellen. Genau. Wie man einen Oder, schlecht gemachten Hack. ja, oder, was ich eben auch noch gerade. Ja, erfahren habe. Ab und zu spiele ich noch Battle for Middle-earth, mittlerweile 2. Also mittlerweile ist es ja schon genug alt. Und dort habe ich leider auch müssen herausfinden, dass wenn man gegen CPU spielt und das Schwierigkeitslevel aufentut, werdet ihr nicht gescheiter oder weiß nicht, schafft schneller oder so. Sondern es ist ganz simpel so, dass ihr einfach cheatet. Das heißt, sie starten mit mehr Rohstoff und sie kommen mehr Rohstoff über. Durch das sind sie natürlich dann im Endeffekt stärker. Aber finde ich einfach sehr schade, dass wenn sie so gemacht wird Ja, und anstatt dass interessanter. KI verbessert wird. Ja, interessanter wäre es ja, wenn zum Beispiel der Boss nicht einfach doppelt so viel aushält, sondern wenn er vielleicht noch eine zusätzliche Attacke hat. So. Ja, wer mal, ist halt immer wieder mit Arbeit verbunden, oder? Und du Aber, weißt, Arbeit kostet Geld und Geld ist mittlerweile alles, oder? Und das wird wahrscheinlich der andererseits, Grund sein. Attacken sind auch heikel. Du hast ja erzählt von dem Spiel, wo du zum einem Boss seiner Attacke ausweichen nur genau wissen musst, wo du hin musst, welchen Pfad du folgen musst. Aber das ist ja dann auch Fake Difficulty, weil es einfach nicht wirklich fair ist. Es geht sogar so weit, es gibt Attacken, wo man nicht ausweichen kann. Es geht nicht. Ja, Oder eigentlich, ja. wie der blaue Panzer in den neueren Mario Karts. Ich hasse das Ding. Das macht es einfach casual. Oder Final Smashes im Brawl. Warum führt man das ein? Das hat nichts mit Können zu tun. Nintendo ist da jemand, der sich sehr schuldig macht. Ja. Mario Tennis 2, sie haben auch einfach so etwas wie Final Smashes mit dem Tennisschläger eingeführt. Ich will das nicht. Ja, Nintendo ist natürlich da, wenn es um Thema Casual geht, wie immer ein bisschen gerade die Diskussionen da vorne, oder? Das ist auch etwas, was mit dem Schwierigkeitsgrad sehr stark zusammenhängt, oder? Es geht ja eigentlich darum, das Spiel möglichst zugänglich machen für möglichst viele Leute, dass das so quasi am Schluss möglichst viel das Spiel kaufen und um das geht es ja eigentlich jedes Mal, wenn wir ehrlich sind. Und dann ist natürlich noch schnell einfach mal gesagt, ja okay, wir haben jetzt das Spiel, das ist für eine Altersgruppe, keine Ahnung, plus minus irgendwie 14 oder so, okay, dann wollen wir noch die unerfahrenen Älteren, sollen es auch noch spielen, machen wir es noch ein bisschen einfacher und dann vielleicht sollen es die 6-Jährigen auch noch spielen, machen wir es noch mal ein bisschen einfacher. Genau. Ja. Wie Mario Galaxy ist nicht schlecht. Es hat einfache Teile, aber wenn du wirklich alle Sterne willst, dann musst du trotzdem gut sein. Ja, das ist sicher nicht schlecht überlegt. Ich meine, ich frage mich auch immer, warum die Überlegung nicht auf die andere Seite gemacht wird. Ich habe jetzt gerade das Beispiel gesagt, von, wir wollen die Schwächeren ansprechen und es ihnen auch können verkaufen, machen wir das Spiel einfacher. Kann man auch umdrehen und sagen, okay, wir wollen den Hardcore-Spieler ansprechen, machen wir für ihn noch etwas, dass es schwerer wird, dann kaufen sie ja nochmal mehr Leute. Ich glaube, die Idee rentiert ein bisschen weniger als die andere. Wahrscheinlich, weil es einfach weniger so wirklich Hardcore-Spieler gibt. Aber so könnte man auch mehr Ja. verkaufen. So, was haben wir? Unpassende Gegnermassen, Sprünge, wo man raten muss, Ja, etwas, ja. wo unausweichbare Attacken haben und so Cheatende Sachen. Gegner und so, ja, klar, das ist dann einfach eine Lösung, so wie ich es nicht Gibt es noch will. Sachen, wo einfach nicht rausfindest, quasi ohne eine Lösung, weil sie, ja, einfach nicht drauf kommst von allein. Zum Beispiel Castlevania 2. Du musst in eine bestimmte Ecke stehen, ein bestimmtes Item in der Hand haben und dann irgendwie eine Minute warten. Genau in der richtigen Ecke. Und dann geht's weiter. Oh mein Gott, Aber gibt es wie keinen findet man das Hinweis im Spiel? Puzzle? Ich weiß nicht, ob es da grossen Hinweis gibt. Ich habe es eben nie selber gegamed. Ich habe nur davon gehört. Man kann das jetzt nicht so beurteilen, wie extrem das wirklich ist. Vielleicht gibt es schon irgendwo mal einen Hinweis, aber ich nehme an, das ist einfach ein kurzer Text. Ja, dann noch ein anderes Beispiel. Das ist aus dem, das bin ich am Überlegen, nicht Zelda vom Super Nintendo gewesen, es ist vom NES Zelda gewesen. Gibt es ein kleines Teil im Spiel, wo man vom Charakter eigentlich im Dialog erfahren bekommt, ja, du musst ein Magazin, das offiziell lizenzierte Nintendo Power Magazin kaufen und dort drin lesen und dort steht, wie du die und die Sidequest kannst lösen. Das ist das Allerbeste. Das habe ich auch mal beim Angry Video Game Nerd gesehen. Da gibt es einfach so einen Hinweis, irgendwie Use the Power, use Nintendo Power. Und eben Nintendo Power ist, glaube ich, eben der Name von dem Magazin, wo da lizenziert war. Und da hast du eben gesehen, in dem Magazin innen, hat es dann eben so einen Artikel gehabt für die Sidequest, wie man die muss lösen. Und das war auch so Das. etwas absolut Komisches gewesen, wo man hat müssen machen, wo man nie drauf kommt, irgendwie, wo nachher eine Tür öffnet oder so, und dann geht es irgendwie weiter. Es war bei mir aber auch so gewesen, beim A Link to the Past, dass ich im Wassertempel nicht über den ersten Raum hinausgekommen bin, weil ich nicht gemerkt habe, dass eine Textur in der Wand gedacht ist, dass man daran ziehen kann, dass ein Schalter ist. Ich habe einfach gedacht, das ist ein Teil von der Wand. Ja, das ist natürlich ein kleines Grafikproblem, oder? Ja, so Zeugs würde heute einfach nicht mehr passieren, weil du könntest es unterscheiden. Ja. Außer natürlich, du musst zum Beispiel eine Wand in die Luft sprengen, so Zelda-like, aber es sieht optisch genau gleich aus. Also, wenn es um irgendein Geheimnis geht oder so, etwas optional, ist das ja okay, aber wenn du das Spiel durchspielen willst und die Wand muss dafür in die Luft gesprengt werden und du kannst sie nicht erkennen, dann ist das schon fake difficult. Ja. Wobei in den meisten Spielen ist ja wirklich schön Textur anders oder markiert mit einem grossen roten Ausrufezeichen. Kann man halten davon, was man will. Oder auch ein aktuelles Beispiel, das ich auch gerade am Spielen bin. So aktuell ist es mittlerweile auch nicht mehr. Batman Arkham Asylum kann ich übrigens allen empfehlen. Ich weiss, Batman denkt man zuerst böse, aber spielt jetzt gleich. Geheimtipp gewesen. Dort ist es so, kann man einen speziellen Blick rein tun. Also der braucht nicht einmal irgendeine Art von Mana oder so etwas, und der kann einfach rein tun und drinnen lassen, wenn du Lust hast. Der wird quasi schon das halbe Level offenbart. Also die Hinweise leuchten auf. Teil Sachen sieht man auch nur dann, wo man braucht. Irgendwelche Schalter und sonstige Objekte, wo du damit kannst interagieren, leuchtet alles auf. Sprengbare Wände, eben darum bin ich gerade drauf gekommen, weil du das erwähnt hast, leuchtet dort auch noch mehr auf. Gegner leuchtet auf. Auch durch die Wand durch, ja. Fast wie der leuchtende Pfad aus Fable 2, wo man noch folgen muss, zum Spiel zu beenden. Genau, oder Wallhack aus Counter-Strike Source. Ja, was wäre noch eben Pseudo-Schwierigkeitsgrad? Neben Sprüngen, wo du musst, ja, Sprüngen, wo du musst raten, gibt's ja noch so, in alten Spielen, Sprüngen, wo du musst als äußerste Ende von der Kante stehen, wo der Charakter gerade noch nicht runterfällt, also auf den Pixel genau, und anschließend springen und auf der anderen Seite auch auf den Pixel genau landen. Und tja, das ist Trial and Error. Mehr kannst du da nicht machen. Ja, ich denke, bei Trial and Error bringst du noch so ein gutes Stichwort in den Podcast. Das ist natürlich auch immer wieder so etwas Frustrierendes, was man auch teilweise ein bisschen aus alten Games kennt, aber heute immer noch. Ich glaube, das ist ein Problem, das sie noch nicht vollständig haben können lösen. Also vielleicht nur als Trial and Error, einfach so kurz die einfache Übersetzung. Man muss etwas immer wieder probieren und stirbt und stirbt. Es geht eigentlich nicht unbedingt immer darum, dass man nicht weiß, wie es geht, sondern einfach, dass man es auch einfach schaffen kann. Ja, Versuch und Irrtum. Ich habe eigentlich noch gedacht, was wäre die ideale Lösung von dem Problem? Eine Möglichkeit wäre, wie es halt gern gehandhabt wird, verschiedene Schwierigkeitsgrade, obwohl die ja auch schon bis zu einem gewissen Teil ein Ausrede sind, weil man es sonst nicht mit einem guten Balancing anbringt. Zum Beispiel, ja, eben mit einem versteckten Ende oder so, oder optionalem Zeugs. Ja. Da sind verschiedene Schwierigkeitsgrade einfach eine sehr einfache Methode, dass man das Problem löst. Ja, und man kann dann wirklich für alle Zielgruppen das einigermaßen zufriedenstellend lösen. Ich denke, die, wo das dann auf einfach spielen, das ist auch eine Zielgruppe, wo es nicht unbedingt dann nötig hat, noch die Special Items freizuschalten, wo man nur bekommt, wenn man es auf dem Schwierigsten durchgeschafft hat oder so. Ich denke, das ist doch abschließend gesagt eigentlich der Weg, wo man könnte gehen, wo ziemlich zufriedenstellend ist für alle, unter der Voraussetzung, dass jeder Schwierigkeitsgrad noch gut designt ist. Eben meint es das Stichwort Fake Difficulty immer wieder erwähnt und erklärt. Oder also bitte auf dem Schwierigsten nicht einfach Gegnerzahl verdoppeln, sondern dort noch ein bisschen sich etwas überlegen. Ja, und manchmal, selbst wenn es Elemente von Fake Difficulty hat, sind die einem noch eher egal, wenn man es halt irgendwie auf ultra hart oder so gamet. Dort will man das ja bis zu einem gewissen Grad auch zum Beweisen können, wie toll man ist, wenn man es dann doch schafft. Ja, also können wir abschließend sagen, es hat gute Entwicklungen gegeben. Also wir sind nicht reine Gegner von der Vereinfachung von Spiel, solange es ein bisschen dir hilft, solange es Sachen weniger nervig macht. Stichwort Karten, Stichwort Markierungen auf einer Karte, finden wir das durchaus gut. Wir wollen aber keine aufgesetzte Schwierigkeitsgrad, nichts, was so schnell hergetatscht ist. Wir wollen sicher auch die Herausforderung im Game immer behalten. Und zu einem gewissen Grad müssen wir natürlich auch den Entwickler bzw. den Publisher immer verstehen, dass halt Teil Sachen wirklich zugänglich gemacht müssen werden, dass sich das verkauft. Und wir wissen alle, wenn es sich nicht verkaufen würde, würde auch der Hardcore-Spieler bald nichts mehr zu gamen haben. Es ist Nichts mehr so, Neues. wenn beim neuen Call of Duty die Masse von den Gamer niemals würde Abspann sehen, dann würde sich der nächste Teil schlechter verkaufen. Richtig. Aber ich denke, viele legendäre Spiele wären nicht das, wo sie heute sind, von ihrem Status her, wenn sie nicht auch gewisse unfaire Stellen drin hätten. Ja, absolut mal. Es ist einfach das grossartigste Gefühl auf der Welt, wenn man etwas nach Stunden und Controller-Umschmeiss-Aktionen doch noch schafft. Ja, da mag ich mich sehr gut erinnern. Wir haben Putsch und ich machen eigentlich immer, wenn ein neues Halo rauskommt, so eine Session, wo wir es mal gerade im Koop irgendwie durchspielen. Mal zuerst, dass wir Kampagne gesehen haben, natürlich gerade auf Legendär. Dann haben wir das so gemacht. Dann ist es so weitergegangen und dann ist dann mit dem ODST auch die Möglichkeit gekommen, wenn man alle Widmaster-Achievements hat, kann man im Halo 3 die Recon Armor freischalten und dann natürlich müssen haben. Dann haben wir mal die Widmaster Achievements gemacht. Ein paar sind schwieriger gewesen, ein paar sind einfacher gewesen, ein paar sind einfach auch nur lang gegangen. Und dann jetzt eins geben wir im ODST, im Firefight Mode. Also Firefight heisst einfach verteidigen, eine Stellung und dann kommen die in Wellen so Gegner. Ist darum gegangen, genug lang quasi zu überleben. Und das ist wirklich relativ schwierig gewesen, bis wir da mal die richtige Map hatten. Wir hatten x Versuche gehabt. Und so ein Versuch geht irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich über 2 Stunden. Und wo wir dann gestorben sind, irgendwie nach 1/3 Stunde kurz vor Ende gestorben und so. Das ist sehr frustrierend gewesen. Und wo wir es aber tatsächlich geschafft haben, quasi als das Letzte von diesen doch einige Widmaster-Achievements noch zu sammeln. Oh, dann hat grad, ist, glaub, das ganze Haus da gestanden, wo wir haben uns da eingerichtet, so lärmmäßig im Büro nebeneinander, was wir es dann geschafft haben. Boah, da sind wir wirklich mega glücklich gewesen. Und auf eine Art ist das dann auch wieder irgendwie cool gewesen. Und es hat auch hat noch etwas Tolles gehabt, weil es halt so schwierig ist und man nachher die Recon Armor hat. Ja, das gibt ein gewisses Prestige, weil man einfach dann weiss, ja, ich bin jetzt der Einzige in dieser Playlist, der das geschafft hat, weil ich bin der Einzige, der jetzt die Armor hat. Ja, digitale Schwanz für dich, aber Genau so. ich erinnere mich, wenn ich das erste Mal so ein wirklich altes Spiel geschafft habe. Das erste Mario, das Automatenspiel. Und das mit N64-Steuerung. Weil dort in dem Donkey Kong 64 wird es vorausgesetzt, dass man das Automaten Mario durchspielt. Mit dem Joystick. Ja, ihr wisst ja, wie der ist. Ja. Und man muss über 4 Levels gehen, darf nie sterben. Höchstens so ab dem dritten hat man vielleicht das Continue. Eins. Und ich habe im Prinzip Jahre gehabt, bis ich das geschafft habe. Ich habe es immer wieder versucht, wieder aufgegeben und gedacht, nein, das ist das letzte Mal gewesen, ich mache das nie mehr. Irgendwann habe ich es geschafft, nach irgendwie einer Woche Power Gaming. Ja, und dann habe ich geschrauen und die größte Euphorie erlebt, die ich bis jetzt erlebt habe in Games. Ja, es hat also doch immer wieder etwas Schönes, wenn man den Frustmoment mal überwindet. Ich Ja, denke, mit heutzutage dem. wird es anders. Ich denke, mit dem können wir den Hauptteil von dem Podcast abschließen und kommen jetzt mal ins Outro. Gut, da sind wir zurück im Outro, wie immer da noch ein bisschen Talk rundum und was noch so ansteht und so weiter. Wir möchten das, wie wir es jetzt haben, sicher immer ein bisschen weiterführen. Wie gesagt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, häufiger mit dem Andy einen Podcast aufzunehmen. Ich werde das möglichst immer machen, wenn mir das Zeit irgendwie erlaubt. Vielleicht habt ihr schon gelesen, oder ich habe es glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, ich habe jetzt hier meinen Militärdienst müssen antreten leider. Das heisst, ich habe noch ungefähr knapp 40 Stunden Leben pro Woche, das heisst vom Samstagmorgen bis Sonntagabend. Meine Zeit ist recht knapp. Ich probiere trotzdem immer noch möglichst dran zu bleiben, auch jetzt hier mit dem Podcast. So möchten wir das irgendwie weiterführen. Aber vielleicht auch ein gewisses Verständnis dann auf eurer Seite, dass ich mich jetzt doch etwas zurücknehmen muss und eben auch Podcast vielleicht teilweise ein bisschen weniger wird, weil ich doch der bin, der das immer noch im Nachhinein schneidet, bearbeitet, uploadet und so weiter. Andy, was Ja. gibt's bei dir gerade noch? Also, ich muss sagen, du machst das sehr gut mit diesen Podcasts. Wir werden richtig routiniert, die via Skype aufzunehmen. Und das alles, obwohl du im Krieg momentan bist. Das muss man dir echt mal zugute halten. Ja, merci, merci. Ich tue natürlich weiterhin meine Artikel schreiben. Etwas, was in Planung ist, ich tue das jetzt mal ein bisschen spoilern, ist eine Zusammenfassung von der manchmal etwas seltsamen Logik, die im Spiel vorherrscht. Wird sicher für die einen oder anderen Lacher sorgen. Plus natürlich meine üblichen Speedrun-Artikel. Da ist auch noch etwas Größeres geplant momentan. Dann auch Also der ihr könnt gespannt. Fonso, wo im Moment immer wieder Seiten mit sehr tollen Comics füttert, seine One-Up-Nerd-Serie. Schaut euch das unbedingt an. Es ist sehr witzig, er macht das jedes Mal mega cool und es ist auch immer voll lustig. Dann sollte, glaube ich, auch der Butch die nächste Woche oder so wieder rum sein. Dann hören wir auch ihn hoffentlich wieder mal in einem Podcast. Ja, wie du Oder. gesagt hast, hoffentlich ohne Vaterschaft. Irgendwie ja, wenn er es dann schon weiß. Oder auch von ihm wieder mal irgendeine Zeichnung, Artikel und so weiter. Oder vielleicht nimmt er ein neues Videoprojekt in die Hand. Wir sehen es dann. Ich denke, ich kann hier abschließend nur noch sagen, wie immer das Gleiche. Followt uns auf Twitter, schaut auf Page, schaut natürlich dann auch bei Twitter immer wieder rein. Kleine News oder kleine, ich sage jetzt mal Spoilers oder so, werdet ihr immer dort finden. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook liken, macht das und so weiter und so weiter. Die alte Leier, ihr kennt es. Wie immer, ich weiß jetzt auch nicht, auf welchem Kanal ihr uns hier hört, vielleicht auf der Page. Vielleicht einfacher, wir sind auch in iTunes findbar, schon länger, also könnt ihr uns auch dort abonnieren. Bewertungen haben wir natürlich auch immer gern. Und bleibt uns treu auch für den nächsten Podcast. Ja, dann möchte ich mich verabschieden. Ich bin der Joey gsi. Merci für mal und bis zum nächsten. Das ist dann schon Episode Nummer 10, Andy. Ja, das ist das große Jubiläum. Ja, in dem Fall merci für mal und tschüss zusammen. Ciao zusammen. Game over!